but they never wanna leave. Exit. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Never let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Jedes Jahr wird in Dülmen die Kulturplakette der Stadt Dülmen verliehen. Dieses Jahr ging sie an Dr. Werner, eine Persönlichkeit mit vielen Verdiensten, wie Sie gleich erfahren werden. Ernst Grund war für uns dabei und er sprach als erstes mit Bürgermeisterin Lisa Stremlau. Frau Stremlau, Dr. Werner wird heute mit der Kulturplakette ausgezeichnet. Wie kam es dazu? Es kam folgendermaßen dazu. Es hat eine Anregung gegeben aus der Bürgerschaft. Und das ist dann in die Politik geleitet worden. Dann ist es beraten worden im Kulturausschuss, im nicht öffentlichen Teil. Und dann nochmal im Ratssitzung in der Stadtverordnetenversammlung. Und da wird dann nochmal kurz diskutiert. Aber das war natürlich bei Dr. Werner auch ein ganz klarer Fall. Alle wollten, dass er diese Kulturplakette bekommt. Welche Kriterien müssen die Preisträger erfüllen? Ich kann Ihnen jetzt nicht mehr den genauen Text zitieren, der ja auch auf der Urkunde steht. Kriterien sind, dass die Person, die die Kulturplakette erhält, sich um kulturelle Belange in dieser Stadt bemüht, kulturelle Projekte anstößt und auch versucht, innovativ auf das kulturelle Leben der Stadt Dülmen einzuwirken. Welche Jury entscheidet über die Vergabe der Kulturplakette? Das ist, wenn es einen Vorschlag aus der Bürgerschaft gibt oder auch aus der Politik, dann entscheidet A der Kulturausschuss, das ist der ausschlaggebende Ausschuss und anschließend wird es dann nochmal durch die Stadtverordnetenversammlung beraten und auch diskutiert und dann auch verabschiedet. Welche Punkte waren für die Verleihung ausschlaggebend? Herr Dr. Werner ist schon seit vielen, vielen Jahren hier in Dülmen aktiv, kulturell aktiv. Er hat vieles auf den Weg gebracht. Ich habe es vorhin in meiner kurzen Begrüßung auch erwähnt. Das sind Fotoausstellungen. Er ist in einem Arbeitskreis Moment mal. Es ist KIT, Kultur in Dülmen. Es sind die Projekte der Könzgenstraße. Es ist der Arbeitskreis Kulturhaus. Es ist der Vorsitz im FKK, Förderverein für Kunst und Kultur, um nur einige Beispiele zu nennen. Also Herr Dr. Werner ist schon jemand, der bei vielen Projekten dabei ist, sie mit anstößt, auf den Weg bringt, andere mit einbezieht und natürlich unwahrscheinlich gut vernetzt ist. Das zeigt ja auch der heutige Abend. Und aufgrund dessen sind wir alle sehr, sehr froh und glücklich, dass wir ihn A haben und B, dass wir ihm heute Abend diese Plakette verleihen durften. And you got me locked down.

TV to read just to see the girls and play. Yeah, when I am king, surely I would need a queen and a palace. Fühlt es sich an, wenn man die Kulturplakette der Stadt Dülmen verliehen bekommt? Ernst Grund war ganz gespannt auf die Antwort von Dr. Werner, dem Preisträger. Herr Dr. Werner, Sie wurden heute mit der Kulturplakette ausgezeichnet. Haben Sie damit gerechnet? Nein, überhaupt nicht. Die Beschäftigung mit der Kultur macht mir einfach nur Spaß. Und dass man dafür auch noch belohnt wird mit einer solchen tollen Medaille, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wie berührt Sie die Auszeichnung? Zunächst einmal hatte ich überlegt, ist so etwas überhaupt notwendig? Und nachdem ich jetzt heute die wunderbaren Reden gehört habe und gehört habe, was von meiner Arbeit alles angekommen ist in der Stadt, muss ich sagen, ich bin stolz drauf, dass ich sie gekriegt habe. Was planen Sie in Zukunft? Dass ich verwurzelt bin, hat sich, glaube ich, heute sehr, sehr deutlich auch in den Lobesworten der Bürgermeisterin und vieler Kulturschaffender gezeigt. Und was wir planen, ist ganz klar, Dülmen weiterhin dazu zu arbeiten, dass Dülmen weiterhin ein kulturelles Zentrum wird in der Stadt, in der Region, nicht nur in der Stadt. Und dass wir mehr und mehr die Bürger von Dülmen dazu bringen, bei Kulturaktivitäten mitzumachen. Thank you.

Kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema. Am Waldfriedhof in Dülmen, da tut sich etwas. Die Begräbniskultur in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Und was das für Auswirkungen in Dülmen hat, das wollte Hans Deckenhoff vor Ort erfahren. Sein Gesprächspartner? Günter Fehmer, Leiter der Zentralrentnatur Großfeld-Dülmen. Fehmer, es geht um alternative Bestattungen, die Sie ja gleich hier vorstellen wollen. Was werden Sie im Einzelnen vorstellen? Also es geht im Prinzip darum, dass wir für unseren Waldfriedhof hier in Dülmen, der ist ja der einzigste im Stadtgebiet, weitere Bestattungsformen anbieten möchten, um ja einfach die Attraktivität des Waldfriedhofes nochmal weiter zu stärken. Im Schwerpunkt geht es dabei um Urnenbeisetzungen und Möglichkeiten, wie Urnen auf dem Waldfriedhof dann beigesetzt werden können. Ich denke, die Urnenbeisetzung gegenüber dem normalen Sargbestattung, das nimmt immer mehr zu. Haben Sie da irgendwie eine Übersicht? Das ist eindeutig so. Wir vergleichen das, haben natürlich auch die Möglichkeit, auf Zahlen zurückzugreifen. Wir haben also eine Steigerung von 2017 zu 2018 von 38 auf 44% Anteil gehabt an Urnenbeisetzungen. Jetzt in den ersten zwei Monaten des Jahres 2019 sind wir mittlerweile bei 48% angelangt. Das heißt, der Anteil der Urnen wird also immer größer. Wie bieten Sie das denn an praktisch? Kann man auf einem Grab, was man ja schon benutzt oder wo die Liegezeit abgelaufen ist, auch eine Urnenbeisetzung durchführen? Das sind ja Möglichkeiten, die bereits heute vorhanden sind, dass vorhandene Gräber weiter genutzt werden können. Wir merken gleichwohl einen weiteren Trend, nämlich den, dass Angehörige immer die Sorge haben, wer soll die Grabpflege auf Dauer übernehmen, sodass hier auch der Bereich der Rasengräber auch immer stärker an Gewicht zunimmt, wo also die Kirchengemeinde dann schlussendlich die Pflege der Flächen übernimmt. Wenn man sich für so eine alternative Bestattungsform interessiert, dann gibt es eine Tafel hinterher mit einem Namen drauf, oder wie machen Sie das? Ja, also auf dem Waldfriedhof und auf allen kirchlichen Friedhöfen ist es so, anonyme Beisetzungen wird es bei uns nicht geben. Das ist vom Kirchenrecht her ausgeschlossen, aber auch der Träger, die Kirchengemeinde St. Viktor, hat sich da eindeutig zu bekannt. Jeder, der hier beigesetzt wird, wird mit seinem Namen dort beigesetzt. Das machen wir dann in der Regel mit einer Grabplatte, wo der Name, Vorname, Zuname, Geburtsjahr, Sterbejahr draufsteht. Und damit ist dem dann Genüge getan. Es gibt ja immer das Problem, dass Angehörige da was abstellen wollen, eine Kerze und so weiter. Da gibt es ja sicherlich auch einen Monat, wo das möglich ist, vielleicht Allerheiligen oder so? Also grundsätzlich ist die Aussage die, dass bei Gräbern, die von der Kirchengemeinde gepflegt werden, bei den Rasengräbern, von der Friedhofsordnung her es nicht gewünscht ist. Gleichwohl wird es in den Jahreszeiten, sprich im Herbst, im Winter toleriert. Im Sommer mit dem Rasenschnitt ist es immer ein bisschen schwierig, weil der Aufwand schon ein sehr hoher ist für unsere Friedhofsgärtner, dann immer alles abzuräumen, und findet dann natürlich auch immer nicht unbedingt die Zustimmung der Angehörigen. Aber aufgrund der pflegetechnischen Maßnahmen lässt sich das dann leider nicht verhindern. Haben Sie da auch so eine Ecke, wo man dann alternativ Licht hinstellen kann? Ich habe auf Friedhöfen schon mal gesehen. Also es gibt auf dem Waldfriedhof mehrere Plätze in diesen Bereichen, wo die Grabarten angeboten werden, wo Angehörige zentral eine Kerze aufstellen können oder auch eine Blume ablegen können, wie auch immer. Wie viel Urnenbestattungen können denn auf einer normalen Einzelgrabstätte praktisch, die sonst für Sargbestattung vorgesehen war, vorgenommen werden? Können Sie da zwei Urnenbestattungen vornehmen, oder wie ist das? Also für Grabflächen von der Größe her, wo ursächlich eine Sargbeerdigung stattfinden würde, können also bis zu zwei Urnen beigesetzt werden. Die Liegezeit beträgt generell 30 Jahre, sowohl für Erdbestattungen wie auch für Urnenbestattungen. Das hängt damit zusammen, dass das Bestattungsgesetz NRW die Beisetzungen von Erd und Urne gleichgesetzt hat. Deswegen haben wir da auch keine Möglichkeit, die Ruhezeiten zu verkürzen. Wann gilt das jetzt, ab sofort, oder gibt es irgendwie einen Vorlauf? Also das, was jetzt in Zukunft angeboten werden soll, das sind zum einen sogenannte Baumgräber. Das heißt, Urnen können in Nähe von großen, markanten Bäumen beigesetzt werden. Dann haben wir auf dem Waldfriedhof in einem Bereich einen etwas dichteren Waldbestand. Auch da, ähnlich wie beim Friedwald, soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass da alt werden können. Die Planungen laufen derzeit. Der Architekt ist beauftragt. Das Ganze muss natürlich noch gebaut werden, aber wir gehen davon aus, dass wir irgendwann zum Spätherbst diesen Jahres soweit sind und das dann auch tatsächlich anbieten können. Bei der Baumbestattung ist das ja so, dass Sie dann wahrscheinlich eine Tafel am Baum anbringen? Wie machen Sie das? Nein, also an den Bäumen werden wir keine Tafeln anbringen. Die Platten werden nach wie vor auf dem Boden gemacht, weil das passt für uns nicht zusammen. Also an Bäumen sollte man möglichst nichts befestigen. Ja.

Und das war's auch schon für heute im Journal am Sonntag. Gleich kommt noch ein bisschen Musik. Heute haben wir Ihnen den aktuellen Träger der Kulturplakette der Stadt Dülmen vorgestellt, Dr. Werner. Die Interviews führte Ernst Grund und Hans Deckenhoff war für uns am Waldfriedhof, sein Thema Urnenbestattungen. Sie hören uns jeden Sonntagabend kurz nach 20 Uhr hier auf Radio Kiepenkerl, das Journal am Sonntag. Mit dabei, wie immer, auch Jürgen Neff, der für uns die Technik besorgt hat und auch die Musik ausgesucht hat. Ich sage Ihnen Tschüss, bis zum nächsten Sonntag. Machen Sie es gut. Mein Name ist Wolfgang Thiemann. Just a smile.